Moin Internet, ihr hört Folge 147 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Heute müssen wir zuallererst, bevor wir into the nitty-gritty getten, ein bisschen Hausmeisterei machen, beziehungsweise ein paar Shoutouts loswerden. Hatte ich mir extra notiert. Zum einen hat uns User Playstar, Shoutout an Playstar an dieser Stelle, darauf hingewiesen, dass bei Detention und Devotion, den zwei Indie-Horrorspielen, die in der letzten Folge ich erwähnt hatte, weil das Team hinter diesen beiden Spielen Nine Souls entwickelt hat, das Spiel, das ich vorgestellt habe. Und zwar, es ist weder Detention noch Devotion sind PS1-Optik-Pixel-Horrorspiele, sondern Detention ist 2D tatsächlich gezeichnet und gibt es noch bei Steam. Und Devotion ist 3D, also moderne 3D-Grafik und gibt es nur noch auf der Seite des Entwicklungsteams. Das war Shoutout Nummer 1, beziehungsweise Korrektur Nummer 1. Und Nummer 2, Shoutout an VfB-Fan und Mod für das Teilen ihrer Meinung zum Knödelthema, beziehungsweise Klöße-Thema. Hatten wir ja quasi angekündigt im Podcast, dass wenn es da Meinungen gibt, die gerne in unser Discord reingedroppt werden sollten, wurde getan. Vielen Dank dafür. Und ihr seht jetzt schon, in unserem Discord passieren tatsächlich Dinge. Also es ist nicht der beschäftigste Discord der Welt, würde ich behaupten, aber schon auf jeden Fall Aktivität da. Deswegen, wenn euch das schon jetzt angeteasert hat, mehr oder weniger, dann findet ihr sowohl in den Shownotes als auch auf lostlevels.de oben rechts einen Link, wo ihr unserem Discord beitreten könnt und selbst mitdiskutieren könnt. Genau. Jetzt haben wir das aus dem Weg und ich würde sagen, es wurde schon angekündigt in der letzten Folge, jetzt wird es wahr. Wir müssen natürlich über das Spiel des Jahres 2024 sprechen, aber zuerst müssen wir, damit sich ja, der Titel des Podcasts oder mein Intro noch bewahrheitet, müssen wir noch ein paar, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zwei kleine Indie-Titel vorstellen. Christina, möchtest du einen Anfang machen? Ja, weißt du was? Ich habe ja englische Literatur studiert und ich musste dann auch im Master so einen Kurs belegen. Im Grunde sollte ich da noch mal wissenschaftliche Ausdrucksweise, whatever, irgendwas, ich sollte Englisch noch mal besser lernen. Mhm. Und wir hatten eine ganz unangenehme Dozentin und die hat uns dann erklärt, dass wenn man im Englischen sagt, a couple of, dass das literally immer ausschließlich zwei bedeutet und nicht ein Paar, so wie im Deutschen, kann alles zwischen zwei und fünf sein oder sowas. Mhm. Das hat ist irgendwie hängen geblieben. Ist mir gerade eingefallen, wollte ich teilen. Vielleicht weiß das, wusste es noch jemand nicht. Aber ich habe ja, wie gesagt, englische Literatur studiert und bevor ich Richtung Amerikanistik gegangen bin, habe ich Anglistik gemacht. Und da zählt Leute, die sich ein kleines bisschen mit Geschichte auf dieser Insel, auf diesen zwei Inseln auskennen, werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber dazu gehört natürlich auch sowas wie Bram Stoker, der ja, meine ich, ein irischer Schriftsteller ist. Ist alles same, same, wenn man Anglistik studiert. Auf jeden Fall. Ich habe ein Spiel gefunden im Rahmen meiner Suche für meinen Newsletter-Bonus-Inhalt, wo ich über abgefuckte, skurrile Spiele geschrieben habe. Und dieses Spiel hat den Cut nicht gemacht und es heißt Dracula Awakens. Es hat die von dir eben schon erwähnte PS1-Grafik. Und also ganz zu Beginn steht da, dass dieses Spiel keine Adaption von Bram Stokers Dracula sein will. Das ergibt für mich keinen Sinn. Also es erschließt sich mir nicht, weil das Spiel literally Dracula Awakens heißt. Also es hat den Namen dieser Figur im eigenen Titel. Und ich glaube, keine Vampirdarstellung kann sich von dieser Referenz je frei machen. Aber das ist okay. Nach diesem Hinweis startet das Spiel mit einem kleinen Intro, das man auch skippen kann. Ein Sklave Draculas oder ein Diener, der, wenn ich das richtig interpretiert habe, auch ein Vampir ist, nur ein Niederer, der überhört, wie Dracula und seine Frauen, das heißt ja seine Bräute, planen, die gesamte Menschheit auszulöschen. Wobei eine der Frauen dagegen ist, die andere ist dafür. Und Dracula denkt sich, wir töten einfach alles. Und angefangen haben sie bei den eigenen Dienern, die schon seit einiger Zeit nach und nach verschwunden sind. Wie das dann mit der Essensbeschaffung aussehen soll, auch das erschließt sich mir nicht. Aber ich glaube, man darf auch einfach nicht zu viel hinterfragen. Jedenfalls warnt der Diener dann die anderen, indem er in der Besenkammer einen Brief hinterlässt, denn Dracula und seine Bräute meiden alles, was irgendwie menschlich ist und somit Hygiene und menschlichen Körperflüssigkeiten und so zu tun hat. Das heißt, die Besenkammer, wo das Putzzeug steht, ist safe. Und das Anwesen, das unterteilt ist in vier Flügel, die miteinander verbunden sind. Und es gibt einen kleinen Garten mit Springbrunnen in der Mitte. Das ist jetzt schon ziemlich leer. Deswegen muss man die Leute per Brief warnen und nicht direkt. Mhm. Und der Diener begibt sich dann in die Katakomben. Das ist ein Labyrinth. Also wirklich unfassbar unübersichtlich. Man kann auch überhaupt nicht weit gucken. Und da muss man dann in den Särgen, mit denen kann man interagieren und in vielen ist nichts und in drei davon ist jeweils ein Rubin. Und sobald man anfängt, diese Rubine einzusammeln, erscheint eine der Bräute Draculas und Dracula selbst und verfolgt einen. Und man muss möglichst schnell das Portal finden, die Rubine einsetzen, um das Portal zu aktivieren und dann stirbt man einen geskripteten Tod. Dann beginnt nämlich erst das eigentliche Spiel. Aha, okay. Man spielt einen Reporter und bekommt eine allerletzte Chance, seinen Job zu bewahren. Ein Kollege schrieb über dieses Gruselschloss und das Verschwinden von einem Menschen, der Bram heißt. Natürlich. Natürlich. Und der sagt dann aber, also er hat sich das angeblich ausgedacht. Und wir wollen jetzt losziehen und den Beweis finden, dass diese Geschichte wahr ist. Und im Schloss selbst sind wir dann nur mit einer Kamera bewaffnet. Das erinnert so ganz stark an Fatal Frame beziehungsweise Project Zero aus 2001, dieses Spiel, weil du da auch Geister nur mit einer Kamera oder indem du sie fotografiert hast, eliminieren konntest. Und hier ist es exakt dasselbe Prinzip. Also draufhalten, abdrücken, puff. Mhm. Und unser Ziel ist in erster Linie zu überleben. Es gibt Geister, es gibt Fledermäuse, die müssen wegfotografiert werden. Aber auch Dracula und seine Frau Lilith, die geistern da durch dieses Anwesen und man muss dann halt schnell genug vor ihnen weglaufen, um wieder in Ruhe seine Rätsel lösen zu können. Und natürlich auch diesen besagten Beweis zu finden, dass die Geschichte echt ist. Und letztendlich geht es darum, die Geheimnisse und Abgründe dieses Anwesens zu ergründen. Es sind, jetzt muss ich kurz nachzählen, 7 Rätsel für jeden Buchstaben in Dracula eines. Wow. Okay. Und damit, das ist so typisch, also es erinnert halt stark auch so an PS1 Survival Horror. Es ist eine sehr, sehr abgespeckte, rustikale Version von so einem Resident Evil oder Clock Tower, was die Rätsel halt betrifft. Ne? Du findest irgendwas und dann findest du vielleicht eine Notiz und vor den Möbeln, vor den Dingen, wo das Rätsel dann gelöst werden muss, findest du auch immer so ein kleines Schild, das dann kryptisch dir Hinweise gibt. Also in der Bibliothek steht eines, neben dem Springbrunnen steht eines, neben, ich weiß nicht, so Gemälden steht was und dann weißt du, hier müssen Objekte, die man gefunden hat, angewandt werden. Mhm. Und dieses Schloss ist auch relativ übersichtlich. Nach weniger als 2 Stunden soll der Spaß vorbei sein. Ich habe einen Tick mehr als 2 gebraucht und einige Steam-Reviews haben auch beschrieben, dass man gut und gerne 40 Minuten an einem Rätsel sitzen kann. Mhm. Da hatte ich nicht die Geduld für. Und ehrlich gesagt sind die auch nicht schwer. Manchmal bist du, es ist einfach unsicher oder unklar, wie man auf die Lösung kommen soll. Mhm. Und wenn man es dann weiß, es ist halt Pipifax. Ja. Ich dachte kurz, ich muss abbrechen, weil mich ein Geist so richtig heftig abgefuckt hat. Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Und ich habe dann immer Schaden genommen und die Steuerung ist auch eine absolute Katastrophe. Du kannst so ein Kruzifix finden, aber wenn du das rausholst, musst du das Spiel neu starten, damit du wieder zur Kamera wechseln kannst, weil es einfach keinen Button dafür gibt, um das Kreuz wieder wegzulegen. Okay, wow. Also es ist wirklich rustikal, würde ich einfach sagen, aber es hat durchaus seinen Charme. Ja, rustikaler Charme, so heißt es ja nicht umsonst, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja. Auf jeden Fall, was ich sehr angenehm und witzig finde, ist, dass es 4 unterschiedliche Enden gibt. Mhm. Oder, Moment, lass mich nochmal überlegen. Also es gibt eines, da kannst du dann, naja, im Grunde die Menschheit retten. Ist ja klar, ne? Das ist natürlich das normale Ende, dass du es bis zum Ende durchspielst. Du kannst auch, ein kleiner Spoiler, noch bevor du das Anwesen betrittst, einfach immer wieder deinen Boss ansprechen. Und irgendwann sagt er, ja, alles klar, komm, schenk dir diese Fahrt dahin, du kannst deinen Job auch so behalten, dann ist das Spiel einfach beendet. Sehr gut. Genau, doch, es gibt 4. Dann kannst du so zwischendurch einfach sagen, okay, ciao Kakao, ich gehe, es wird mir zu brenzlig. Und du kannst auch direkt in dem Moment, wo du das Anwesen betrittst, dann weiß natürlich Dracula, dass du da bist. Und aus den Wänden scheinbar kommt dann seine, ertönt seine Stimme. Mhm. Dies ist deine letzte Chance. Dreh um, solange du noch kannst. Irgendwie sowas. Und du kannst dich dann einfach umdrehen und gehen. Und dann steht da, du siehst keinen Grund für deinen Job, dein Leben zu riskieren. Du gibst auf, kriegst ein Achievement dafür und das Spiel ist beendet. Okay. Und das finde ich sehr angenehm. Ich finde, mehr Spiele sollten einfach SpielerInnen für die Option belohnen, sich gegen das Spiel zu entscheiden. Mhm. Also einfach mal akzeptieren, dass Leute, kein Bock, ich hau ab. Ja, dass Leute sagen so, nope, ohne mich. Ja. Und ich meine, das kann ja sein, dass das dann nicht das ganze Spiel ist, sondern einfach eine Questline, auf die du keinen Bock hast und das verändert dann irgendwie den Spielverlauf. Also dieses aktiv Nein sagen, Ich finde, das sollte es mehr geben. Das ist ja quasi ein Zeichen für die wahre Player Agency dann. Wenn du. Exakt. Ne, also wenn du halt nicht, du bekommst irgendwie eine Quest und kannst sie entweder erfolgreich abschließen oder du scheiterst, aber weil du es halt zumindest versucht hast. Und also wahre Agency ist auch zu sagen natürlich dann so, ja, nee, ich habe keinen Bock und das ändert quasi nichts. Oder vielleicht beendest dann das Spiel, was auch immer. Aber ja, auch mal Nein sagen. Nein heißt ja. Nein, auch bei Videospielen. Oh Gott. Oder so. Ja, oder so. Also, ich finde, das hier ist aber ein sehr gutes Beispiel für dieses, ich weiß nicht, ob es schon Paradoxon ist. Also, du kennst auch dieses Sprichwort, macht ein Baum, der in einem Wald umfällt, auch Geräusche, wenn ihn niemand hört. Irgendwie so geht das, ne? Und dann ist ja die Frage, ist ein Spiel, das niemand spielt, noch ein Spiel? Ein Spiel, existiert es dann, weil Schrödingers Dracula. Schrödingers Dracula Awakens. Ja, wenn niemand dieses Spiel spielt und anmacht und das macht, wofür es geschaffen wurde und dieses Erlebnis nicht hat und dieses Spiel nie aus seinem Code herauskommt und nie diese audiovisuelle Repräsentation durchführt, ist es dann überhaupt ein Spiel? Das ist, jetzt sind wir wirklich hochphilosophisch, aber es ist spannend. Ich habe da jetzt natürlich keine Antwort drauf. Ich tendiere zu Nein und ich tendiere zu, ist auch fast ein bisschen egal. Aber die Frage, Gegenfrage dann, ist es dann quasi ein Kunstwerk oder ein Film, wenn es zum Beispiel schon Trailer gibt und Screenshots? Ja, oder sind dann die Trailer selbst nochmal ihre eigene Medienform? Ja. Weil die haben ja dann nichts Interaktives. Ja. In der Regel. Wir haben noch nie einen interaktiven Trailer gesehen. Das wäre vielleicht mal was. Also ein Spiel ist mehr oder weniger, ein Spiel wird es erst, wenn es gespielt wird. Vorher ist es nur eine visuelle / audiovisuelle Repräsentation von etwas. Nee, das ist es ja beim Spielen. Und wenn das niemand spielt, dann ist es ja nur der Code im Grunde. Und du musst es ja erst starten, damit du zum Beispiel ein Menü siehst oder damit du, ja, keine Ahnung, das Pixel-Design siehst oder den Charakter oder irgendwie die Story wahrnimmst. Aber und wenn du nie auf diese Echse klickst, dann passiert das ja nicht. Aber es gibt doch, wenn du auf Steam gehst, gibt es doch Screenshots in dem Spiel. Ein Trailer. Ja, aber das ist ja, wenn das jemand gespielt hat. Ich meine ja, wenn niemand das spielt. Also wenn selbst quasi der, die Entwicklerin es nicht spielt. Ja, es ist rein hypothetisch. Wow, okay. Das ist wirklich sehr deep jetzt. So deep hätte ich nicht gedacht, dass wir bei Dracula Awakens kommen, aber ich auch nicht. Aber gut. Es gab übrigens noch ein Spiel, wo du, also es gibt hier schon mehrere Spiele, aber ein Spiel, ein sehr prominentes Beispiel, wo du, wenn du nichts machst, das Spiel anders beendest, sozusagen. Oh, ja, warte, da klingelt was. Ja. Fang mit F an. Mit F? Ja. Es ist. Da klingelt doch nichts mehr. Far Cry 4. Ach was. Far Cry 4, wenn du quasi, du startest ja, soweit ich weiß, in dem Anwesen von diesem Möchtegern-Diktator in dieser Bergrepublik, die, glaube ich, irgendwie mehr oder weniger Tibet oder angelehnt daran irgendwie symbolisieren soll. Und wenn du da quasi nichts machst und ihm nicht folgst, sozusagen, auf seinem Weg, dann ist das Spiel, also ein Enderspiel quasi. Dann kriegst du auch ein Achievement dafür. Musst aber, glaube ich, wirklich irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten warten oder so, oder eine halbe Stunde oder so. Das ist so ein bisschen wie das Besenkammerende in The Stanley Parable, wo du dich ja auch in eine Besenkammer stellst und weigerst, weiterzuspielen. Und das kommentiert der Erzähler dann eben. Und wir haben das im Seminar durchgenommen letztens. Der geht dann irgendwann von der Anrede Stanley auf die Anrede You und irgendwann halt komplett auf die Meta-Ebene. Mhm. Vielleicht gibt es doch ein paar mehr Beispiele, als ich dachte. Auf jeden Fall, Dracula Awakens ist überschaubar, irgendwie stimmig. Der Soundtrack passt. Also du hast eigentlich gar keine Musik, sondern nur Regen, deine eigenen Schritte. Und wenn ein Geist oder eine Fledermaus in der Nähe ist, machen die halt ihre Geräusche. Und du hörst die Schritte von Dracula und seiner Frau, okay, wenn die näher kommen. Und da geht dann so eine dramatische Musik los, wenn die dich sehen und anfangen, dich zu verfolgen. Es ist quasi Mr. X, oder? Dann, mehr oder weniger. Ein bisschen. Lustigerweise sieht Dracula aus wie J.C. Danton aus dem ersten Deus Ex. Okay. Das ist wahrscheinlich auch der Grafik geschuldet. Vielleicht sind es Augenringe und keine Sonnenbrille bei ihm. Ich weiß es nicht, aber er sieht halt einfach so aus. Und die Safe Room Musik, die ist schön, die ist so ein Klavierstück, angenehm. Es gibt auch diese typischen Türanimationen, obwohl man die natürlich gar nicht mehr braucht. Und ich finde generell ist das ein sehr gutes Zwischendurchspiel, wenn man so ein bisschen Bock hat. Also ich finde, man muss auf diese Art von Spiel Bock haben. Das ist natürlich nicht gepolished und man muss den Look mögen und einfach so ein Hauch PS1 Survival Horror Nostalgie, aber in wirklich, wirklich runtergebrochen und halt auch in, wie gesagt, ungefähr 2 Stunden. Sehr überschaubar. Kostet aber auch nur 5 €, beziehungsweise aktuell bis zum 11.07. noch 3,74 €, also Schnapper. Und es ist von einem Solo-Dev. Ich finde, dass ich zumindest beziehe das in meine, naja, Wertung im Grunde mit ein. Ich meinte übrigens nicht Deus Ex, sondern Mr. X aus Resident Evil. Du, ich weiß. Ach so, okay. Weil du Jesse Denton gesagt hast, deswegen war ich kurz verwirrt. Ja, also er verhält sich wie Mr. X aus dem Resident Evil 2 Remake auf jeden Fall. Und ich glaube, in Teil 3 ist Nemesis, ne? Das ist ein Unterschied nämlich. Ja, ja. Nee, wie Mr. X ist er, aber er sieht aus wie J.C. Denton aus Wahnsinn. Deus Ex. Einfach lauter Exes versammelt. Ja. Deus, ja. Mr., ja. So viel dazu, sehr schön. Ja, in meinem Spiel wirst du tatsächlich nicht verfolgt, sondern musst verfolgen, mehr oder weniger, letzten Endes. Und das Spiel heißt The Land Beneath Us und ist ein Pixel-Art-Roguelite-Rundenstrategiespiel und wurde entwickelt von Fairplay Studios, die in Thailand sitzen. Das ist deswegen spannend, weil das Spiel, also die Lore des Spiels ist angelehnt an die keltische Mythologie, also mit der Unterwelt, also ich werde natürlich jetzt viel falsch aussprechen, an, also A-N-N-W-N geschrieben. Das ist quasi der Name für die Hölle und das ist eben stand in der keltischen Mythologie. Und der Herr der Unterwelt ist eben Aran, also A-R-A-W-N. Und der findet natürlich auch dann in diesem Spiel statt und auch zahlreiche Figuren und Dämonen und Monster sind sozusagen ja namentlich eben aus dieser Mythologie entlehnt. Und das fand ich interessant, dass dann eben ein Team aus Südostasien, Ostasien, dann eben sich daran bedient. So, mal umgekehrt, wo ja viele westliche Teams irgendwie immer was Asiatisches emulieren wollen mit ihren Spielen, ist es diesmal umgekehrt. Und man wird quasi beauftragt, den Creator zu finden. Und der Creator stellt sich in einem Video, in einem Ingame-Video vor, wird literarisch von einer Sock-Puppet gespielt. Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen ja, ein Hinweis darauf, dass da nicht alles ganz mit rechten Dingen zugeht. Und der Creator hat eine Technik erfunden namens Soul-Tech. Und damit ist dann, ja, sind alle Probleme der Menschheit lösbar. Also Hunger, alle haben ihr Basic Income, es gibt keine Krankheiten mehr, etc. Um das zu schaffen, muss allerdings aus der Unterwelt möglichst viel Soul Energy abgezapft werden. Und laut dem Creator sind dann natürlich die BewohnerInnen der Unterwelt dagegen oder die Lords und Ladies der Unterwelt und entführen den Creator dann während dieses Videos. Und man selbst stimmt dann die Rolle ein von einem Universal Soul Harvester, USH. Später nennt er sich selbst Sven. Und frag mich warum, keine Ahnung. Und es ist quasi ja, so ein Roboter mit Cape, der dann eben dem Creator in die Unterwelt folgen muss und ihn eben retten muss, zurückbringen muss. Mhm. Und ja, der Twist ist natürlich schon angekündigt, wie gesagt. Also der Creator wird Sock Puppet, also Marionette ist ja mehr oder weniger die deutsche Übersetzung dafür. Eine Handpuppe ist das einfach. Eine Handpuppe, ja genau, richtig, Handpuppe, nicht Marionette, genau. Ja, Marionette, aber es ist ja dasselbe Prinzip. Genau, also der Sinn ist quasi fremdgesteuert, halt einfach so, ne? Ja. Und nicht so, wie es eigentlich scheint. Und das wird eigentlich schon ziemlich klar direkt am Anfang. Ich bin noch nicht da angekommen, wo der Twist sich vollkommen offenbart, also wer dahinter steckt. Genau, generell muss man sagen, leider sind die Dialoge und das Writing relativ schlecht. Also es wirkt irgendwie so, als hätten das so, ja, so Teenager oder Anfang 20er irgendwie geschrieben. Besonders dein Haupt, also die Entität, die sozusagen dich in das Spiel einführt, Main PC genannt, wenn der sich mit dem Protagonisten unterhält, dann ist es immer so ein bisschen, ja, also sehr peinlich und gewollt witzig irgendwie. Keine Ahnung, eine Reaktion ist dann zum Beispiel von dem Main PC, Zitat, "Well, ladies and gentlemen, I might be the first PC to die from cringe." Und dann ist irgendwie so ein Uwu-Emoji dahinter. Und ja, ich wollte schon sagen, das habe ich hier auch schon gerade gesehen in einem anderen Kontext. Ja, also das ist alles schon sehr, weiß ich nicht, zugewollt. Das ist eine andere Ecke des Internets, Florian. Das ist eine andere Ecke des Internets, die ich nicht aufsuchen möchte. Aber immerhin ist das Spiel mechanisch sehr interessant, finde ich. Also wenn es nur um die Lore gehen würde, wäre ich wahrscheinlich schon längst abgefallen von dem Spiel. Aber mechanisch finde ich es sehr interessant, weil du kämpfst dich durch Mini-Levels. Das sind halt mehr oder weniger prozedural generierte Grids aus Rechtecken. Und es gibt insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 größere Level. Und in jedem Level gibt es halt 30 Räume. Und die Zugänge zu den Räumen und welche Räume das genau sind, ist quasi immer ausgewürfelt. Und um in den nächsten Raum zu kommen, musst du halt durch ein Gate durchschreiten. Und die Gates öffnen sich erst, wenn alle Gegner in dem Raum tot sind. So. Und es ist rundenbasiert. Das heißt, du hast in jeder Runde, kannst du eine Aktion in 4 Richtungen machen. Also oben, links, rechts, unten. Das kann zum Beispiel sein ein Schritt. Das kann sein später ein Teleport ausführen. Das kann sein Angriff. Zum Beispiel am Anfang hast du halt quasi nur Fäuste und wenn ein Gegner links von dir ist und du drückst nach links, dann greift er den Gegner an. Also der bumpt dann in ihn rein und greift ihn an. Und natürlich die Gegner bewegen sich auch einmal pro Runde oder machen eine Aktion einmal pro Runde. Und was da gut gemacht ist, ist, dass eben angezeigt wird, wo die Gegner sich hinbewegen. Oder zum Beispiel, wenn es einen Gegner gibt, der mehrere Felder in der Attacke covert, dann sind die ganzen Felder angezeigt. Dass du quasi weißt, okay, da laufe ich am besten jetzt nicht hin in dieser Zeit. So wie Into the Breach. Genau, so wie Into the Breach so ein bisschen. Oder wie, es gibt ja auch diesen, bei Crypt of the Necrodancer gibt es diesen Bard-Mode, wo sich eben auch dann du und der Gegner, die sich quasi gleichzeitig bewegen, so ungefähr immer einen Schritt. Also in die Richtung auch gedacht. Und es gibt ja verschiedene Waffen in dem Spiel, die sind alle so ein bisschen, also halt so eine Mischung aus so Cyber-Tech und traditionellen Waffen. Es gibt halt irgendwie so eine Pistole, es gibt eine Laserpistole, normale Pistole, es gibt auch irgendwie Schwerter, Speere, Hellebarden etc. Und die haben natürlich alle unterschiedliche Eigenschaften. Eine Pistole kann zum Beispiel bis zu 3 Felder weit schießen. Und genau, was dann aber zum Beispiel tricky ist, was man auch irgendwie einplanen muss, ist, dass wenn du eine Pistole hast, ja, und diese Waffen kannst du halt auf die 4 Himmelsrichtungen belegen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, wenn du eine Waffe findest, okay, ich möchte jedes Mal, wenn ich nach oben gehe, dass dann potenziell diese Waffe ausgelöst wird. Oder wenn ich nach links gehe, die Pistole ausgelöst wird, etc. So, das ist schon mal ganz cool auf jeden Fall gedacht. Und was tricky ist, ist zum Beispiel, nehmen wir an, du stehst auf einem Feld, rechts 2 Felder neben dir ist ein Gegner und du möchtest nach rechts gehen, eigentlich, weil vielleicht von links gerade ein anderer Gegner kommt, der dich sonst treffen würde, aber weil die Pistole rechts equipped ist und du quasi das nicht ändern kannst, es sei denn, du hebst irgendwie eine neue Waffe auf, dann schießt du quasi auf den Gegner, sondern bewegst dich nicht. So. Und das heißt, du wirst dann trotzdem getroffen von dem anderen Gegner, weil du dich ja eigentlich bewegen wolltest und dann aber stehen geblieben bist, weil du ja quasi die Aktion durchgeführt hast, ich greife an, ich schieße. So. Das heißt, du musst es eben mit einplanen. Du musst einplanen, dass du irgendwie eine Route um die Gegner rum hast und du kannst halt, also es wäre zum Beispiel Quatsch, wenn du sagst, dass du in alle Richtungen eine Pistole haben möchtest, weil dann bist du total eingeschränkt. So, ne? Was du machst. Und genau. Und später hast du dann auch noch die Möglichkeit, Chips zu nutzen. Und Chips ist mehr oder weniger, das sind Fähigkeiten, die du auslösen kannst, wenn du eine bestimmte Bewegungskombination gemacht hast. Das heißt zum Beispiel, du kannst dann dich heilen, wenn du eben zum Beispiel links, links, rechts, links gelaufen bist. So. Und dann wird die Heilung ausgelöst. Das heißt, da musst du auch dann eben weiter planen, okay, wie kann ich meine Route irgendwie planen, damit ich den gewünschten Effekt auslösen kann. Zum Beispiel, es gibt auch wieder so einen Feuerball, den du schießen kannst. Und natürlich wäre es da am klügsten, wenn es dann so auslöst, dass du so vorplanst oder so taktierst, dass du natürlich dann auch einen Gegner triffst, wenn du es auslöst. So, ne? Und also wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr viel Planung mit drin. Es ist echt eine coole Idee, wie ich finde, das so umzusetzen. Und ja, also abgesehen davon gibt es natürlich noch einige Sachen, die das Ganze ein bisschen anfüttern, also du kannst auch Gold sammeln, damit kannst du dann irgendwie bei HändlerInnen Waffen oder Relikte kaufen, die dann zum Beispiel Statuseffekte aktivieren, dass du zum Beispiel plus x Prozent mehr Schaden machst oder dass du zum Beispiel für jeden Gegner pro Raum, den du erledigst, irgendwie am Ende des Raumes dann irgendwie plus 3 Lebensenergie zurückbekommst, sowas in die Richtung. Du kannst deine Waffen noch upgraden zum Beispiel. Eine weitere Ressource ist Soul, damit kannst du dann zum Beispiel nach jedem Run kannst du dann zum Beispiel die Anzahl an Slots upgraden für Relikte, dass du halt dann zum Beispiel statt 5, 6 mitnehmen kannst oder du kannst deine generelle Lebensenergie erhöhen, sowas halt. Und es ist deswegen ein Roguelite statt eines Roguelikes, weil der Fortschritt bleibt quasi und wenn du quasi ein Gebiet erledigt hast, also wenn du einen Boss in dem Gebiet erledigt hast, dann musst du es nicht nur zwangsweise nochmal spielen. So. Das heißt, das Ganze ist irgendwie, finde ich, ein ziemlich motivierender Loop, so, gerade weil du irgendwie vorausplanen musst und weil halt jeder Run durch die Waffen, die du findest, halt irgendwie auch einzigartig ist. Und das Setting kann interessant sein, wenn die Story irgendwie ein bisschen mehr noch mit dieser Unterwelt macht und wenn die Story noch besser wird. Bisher ist halt einfach kaum Einfluss darauf. Und ja, aber generell, wenn man diese, wie ich finde, schon interessante Mechanik, wenn das irgendwie spannend klingt für Zuhörende da draußen, dann auf jeden Fall mal drauf gucken. Ich weiß gar nicht, ob es gerade eine Demo gibt. Ich glaube nicht. Doch. Ach, gibt's gerade? Ja, hervorragend. Also genau, die Zeit nutzen und vielleicht die Demo spielen, wenn das irgendwie und das interessant klingt. Und genau. Wer quasi natürlich nach Lore sucht, sage ich mal, nach guter Lore und gutem Writing vor allem, vielleicht nicht das beste Spiel dafür, aber vielleicht. Da haben wir gleich noch was. Ja. Haben wir? Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja, genau. So viel zu The Land Beneath Us. Aber jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu dem Hauptgericht dieses Podcasts. Mhm. Und einer der wenigen Fälle, wo wir beide ein Spiel spielen, / dabei haben, das so gar nichts mit Indie zu tun hat, sondern das genaue Gegenteil ist. Das Hauptspiel hat sich bisher knapp 25 Millionen Mal verkauft. Der DLC stand von vor 2-3 Tagen 5 Millionen Mal. Wir reden natürlich von Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wie gesagt, das Spiel des Jahres 2024 schon jetzt, ist ja ganz offensichtlich. Ja, wir haben es beide gespielt. Ich habe ja schon angekündigt, ich hatte es gespielt schon ein bisschen im Vorfeld, weil ich ja für den Spiegel getestet habe, für so einen Ersteindruck. Du hast es dann direkt zum Release gestartet. Und ja, Christina. Ja. Shadow of the Erdtree, was ist da los? Also, ich habe versucht, mir komplexe Gedanken dazu zu machen. Ja. Aber das Fangirl in mir ist too strong und der Recency Bias auch. Und ich will jetzt nicht auf Krampf irgendwas finden, was mir nicht gefällt. Eine kleine Sache hätte ich vielleicht, aber ich fange mit den Dingen an, die mir aufgefallen sind. Also besonders gut finde ich, was das Hauptspiel auch schon gemacht hat, dass es sehr unterscheidbare, prägnante Gebiete gibt, die direkt einen anderen Vibe haben, eine andere Atmosphäre irgendwie. Und ich habe das am Hauptspiel sehr geschätzt. Das hat mir bei, ich habe außer Sekiro jedes From Soft Souls Spiel gespielt, die Armored-Core-Sachen nicht. Und ich überlege gerade, aber ich glaube, es gab nicht so eine große Variation in den unterschiedlichen Welten. Die waren alle quasi Nuancen derselben Farbe. Und das ist hier nicht der Fall und ich finde das sehr gut. Ich finde bisher die Katakomben und Ruinen, das ist exakt dasselbe Prinzip wie im Hauptspiel ja auch. Man läuft durch die Gegend, hat dann Legacy Dungeons, so größere, meistens sind das Festungen, Schlösser, Burgen. Und dazwischen immer wieder in dieser freien Welt findest du so heruntergekommene, zerstörte Dörfer, die relativ überschaubar sind. Da kann man so ein bisschen looten, ein paar spannende Gegner vielleicht auch mal antreffen. Und dann gibt es Katakomben und Ruinen und Jails. Also G-A-O-L spricht man Jail aus, habe ich letztens gelernt. Und diese Jails, die sind nochmal eine andere Geschichte, aber diese Katakomben und Ruinen, die sind extrem underwhelming bisher. Also in 1% der Fälle offenbaren die einen neuen Weg in ein davor unerreichbares Gebiet. Und ansonsten bringen die nur eine Spirit Ash. Das brauche ich nicht. Und ich war sehr oft einfach enttäuscht. Auch die Bosse überhaupt nicht. Was heißt denn memorable? Die sind überhaupt nicht in Erinnerung geblieben einfach. Ja. Die waren auch so schnell weg. Man muss dazu sagen, ich bin so heftigst überlevelt. Das ist ein bisschen unangenehm schon. weil ich das Gefühl habe, ich spiele das auf Easy Mode und habe nicht so richtig die richtige Erfahrung und cheate so ein bisschen. Aber egal. Und ja, diese Jails wiederum, die haben erstaunlich viel Storytelling in ihrer Welt. Und die machen mich extrem traurig, weil sie sehr on the nose das Rätsel verraten, was es mit diesen Töpfen auf sich hat. Und das finde ich so belastend einfach. Genau, soll ich einfach weitermachen? Ja, mach ein bisschen weiter, genau, wenn du noch was hast. Du, ich habe ein kleines bisschen noch. Also nur noch eine halbe Stunde. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe mir ja extra Notizen gemacht. Ich habe das schon im Discord geschrieben. Da haben wir ja einen extra Thread für Elden Ring DLC, damit es halt Leute nicht nervt. Ja, und auch ein Grund, im Discord zu joinen. Teilt eure Elden Ring-Meinung mit uns. Und die Bills, daran bin ich jetzt seit neuestem sehr interessiert. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, schon gesagt, der Shadowkeep, das ist, also bis jetzt so das Größte ever. Das ist größer als Stormvale Castle, größer als die Akademie, würde ich fast sagen. Mhm. Und es ist das beste Level aus DLC und Main Game und eines der besten, die ich vielleicht je gespielt habe. Hm. Und meine subjektiven Kriterien, an denen ich das festmache, sind, dass ich sowohl vertikal als auch horizontal gehen kann. Dann das Setting, also für mich muss das so eine Art Bibliothek, Schloss, Archiv sein. Die Carrion Study Hall im Main Game trifft da so einen Nerv bei mir. Die Grand Archives in Dark Souls 3 oder Kanehurst Castle und Nightmare of Menzies in Bloodborne. Das ist so alles exakt mein Vibe einfach. Und deswegen ist auch der Shadowkeep genau das Richtige für mich, überraschenderweise. Mhm. Und es gibt gleich mehrere Ein- und Ausgänge. Und damit ist es zu einem gewissen Grad nonlinear. Es fühlt sich zumindest so an. Also es sind immer noch das, was ich bisher gesehen habe. Ich stellte ja fest, ich bin da immer lange noch nicht durch. Es gibt zwei Schläuche, die sich in der Mitte treffen und von denen immer wieder kleinere Schläuche abzweigen. Mhm. Und das erzeugt in diesem Setting, weil ja überall so Bücherregale oder so rumstehen oder, weiß ich nicht, hier und da ist dann nochmal ein Tisch mit so einem langen Dining Table, mit einer Tafel. Tafel, ja. Mit den ganzen Fahrstühlen, Dachbalken und Leitern erzeugt es einfach ein übertriebenes, ein fälschliches Gefühl von Größe. Und das finde ich sehr gut. Und bei Murdered Soul Suspect ist es mir zuletzt aufgefallen, weil dieses Spiel ist eigentlich winzig, aber dadurch, dass es einfach 40.000 Ecken einbaut, hast du das Gefühl, die Stadt, durch die du läufst, ist gigantisch. Mhm. Und diesen Shadowkeep zu erkunden, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und erkunden generell ist das, was mir am meisten Spaß macht, glaube ich, am DLC, auch am Main Game. Die Kartenfragmente, die man bekommt, zu studieren und dann versuchen, einen Weg an einen neuen Ort sich zu bahnen. Das ist immer ein bisschen Rätselraten und man muss aufmerksam durch die Welt gehen. Und in vielen Spielen gibt es ein klar definiertes Ziel, das von der Umgebung ablenken kann. Also weißt du, dass du so ein bisschen Tunnelblick bekommst und dir gar nicht Gedanken darüber machst, dass hier jetzt links oder rechts ein Weg versteckt sein könnte. Wobei ich schon im Supercuts Elden Ring Podcast gesagt habe, dass mich jedes Blümchen, das irgendwo wächst, ablenkt. Das stört mich irgendwie, aber das ist hypersubjektiv. Auch hypersubjektiv ist, dass ich den Multiplayer liebe, noch mehr als im Main Game. Ich hatte so krass wholesome Momente mit fremden Leuten. Alle sind höflich und benutzen die Gesten. Man kommuniziert über Springen oder über Waffe und Schild ganz schnell hochziehen und wieder loslassen, dass man so ein bisschen wackelt. Ja. Und das sagt aber, du sagst damit zwei unterschiedliche Dinge aus und alle verstehen es sofort. Mhm. Und dass wir alle die gleichen Rüstungen zur Verfügung haben, dasselbe Ziel haben, außer im PvP, dass wir uns gegenseitig buffen und heilen. Ich finde, das eint irgendwie und das finde ich richtig schön. Das macht mich einfach glücklich. Und was die Geschichte betrifft, ich habe ja gerade schon die Lore erwähnt so ein bisschen. Mein Eindruck ist, dass es alles sehr viel kondensierter und kompakter ist und dadurch auch irgendwie kohärenter. Also alles konzentriert sich auf ein Ereignis, das einerseits natürlich nochmal die Lore des Main Games weiter erklärt und andererseits gibt es viele neue NPCs, die ihre eigenen Geschichten mitbringen. Und ich persönlich finde das sehr viel leichter, denen zu folgen, eben weil mich nicht 100 andere große Questlines ablenken und das Gebiet überschaubar ist. Es ist nur ein DLC, muss man dazu sagen. Also alles fein. Und ich habe meine Alliances schon fest. Ich weiß, auf wessen Seite ich bin. Und es ist cool, wenn ein anderer NPC auf einer anderen Seite ist und das irgendwie parallel zu laufen scheint. So ein bisschen kristallisiert sich das ja schon raus, da wo ich gerade bin. Und das ist wie Religion. So, mir ist das wurscht, solange niemand anfängt, wild zu morden. Also das ist halt tragischer, ironischerweise meine Rolle in diesem Spiel dann. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich habe so 20, 30 Stunden gespielt, glaube ich. Das ist, glaube ich, ungefähr die Hälfte der Map, die ich jetzt so gesehen habe. Aber ich lasse mir auch sehr viel Zeit und ich lasse mich oft summonen. Weil ich das einfach schön finde und weil mir immer Rune Arcs ausgehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also das sind die Sachen, die mir gefallen haben. Der einzige, neben diesen enttäuschenden Katakomben, negativer Punkt wäre, ich hätte mir mehr Waffen gewünscht. Vielleicht bin ich auch zu dumm. Ich habe erst 3 gefunden oder 4. Und das ist wirklich aber wenig. Also vielleicht unterschätze ich das auch, weil ich die Waffen, die diese Billo-Gegner droppen, die zähle ich nicht mit. Ich meine schon gute Waffen, Special-Waffen. Okay, aber wenn du gute Special-Waffen meinst, so viele gab es ja jetzt im Hauptspiel auch nicht. Gefühlt. Also im Mein ganzes Inventar ist voll mit irgendeinem Scheiß. Ja, klar, aber so im Verhältnis gemeint. Ich meine jetzt nicht diese legendären Waffen. Ja. Dann direkt die Frage. Ich kann es schwer in Worte fassen. Hast du denn schon die ganzen Schmieden erkundet? Ich habe noch keine einzige Schmiede gefunden, glaube ich. Okay, sehr gut. Das zum Thema Waffen. Da gibt es nämlich auch einige Sonderwaffen in den Schmieden. Vielleicht musst du mir gleich eine zeigen. Oh, also wir wollen ja gleich, müssen wir jetzt kurz aufklären, wir wollen ja gleich Elden Ring weiterspielen. Natürlich. Ich hänge gerade in so einem, ich glaube, ist das eine Schmiede? Da sind so Golems. Ja, ja, das will ich sagen. Und diese Feuertiers, da hänge ich leider ein bisschen fest, da bin ich gerade gestorben letztens. Mhm. Da liegen jetzt bestimmt so 150.000 Seelen. Das tut schon weh. Ist ja ein Drittel Level bei deinem Levelstand wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ich brauche so 380.000, 390.000 für ein Level. Aber die Schmieden sind tatsächlich ein guter Punkt, also es wurde ja von einigen ReviewerInnen kritisiert, dass da so ein bisschen die Mysterie fehlt beim DLC. Dass da zu viel erklärt wird. Und ich finde das eine ganz spannende Reibung dazwischen, dass der DLC deutlich schwerer ist als das, also sagen wir mal, die letzten 5 Stunden Elden Ring Hauptspiel. So. Ja. Also es ist schon auf jeden Fall, das war ja aber immer so, ne? Es ist auch nicht so, dass man sagen kann, ja, jetzt ist ein DLC rausgekommen, der so deutlich schwerer ist. Ja, alle DLCs von allen Souls-Spielen waren immer schwieriger als das Hauptspiel. Ja, also hätte ich jetzt auch Hauptspiel. Gesagt. So, das ist halt einfach so. Und ja, ist natürlich so ein bisschen Paradoxon, weil natürlich Elden Ring das Hauptspiel ja gerade als gegolten hat, als Spiel, das die Souls, die ursprüngliche Souls-Mechanik einfach mehr Leuten näher bringt, so, was ja auch der Verkaufserfolg so in gewisser Weise belegt. Und das dann jetzt eben im DLC trotz der ganzen Quality-of-Life-Geschichten, die man ja so hat, immer noch, und trotz so Sachen wie Field-Bosses, die es immer noch gibt, wo man noch davon reiten kann, so, wenn man die nicht bekämpfen möchte, dass dann natürlich dann trotzdem wieder gesagt wird, ja, es ist wieder so schwierig in Anführungsstrichen. Ich möchte auch gar nicht den Schwierigkeitsgrad-Diskurs aufmachen, weil der ist so tot. Mm-mm. Also der ist so tot wie eine Grube voller toter Pferde, so ungefähr. Deswegen, das ist Quatsch. Da gibt's, ja, so von wegen Beating a Dead Horse halt so. Ach so, bin ich nicht drauf gekommen. Ja, genau. Also da wurden schon 100 Pferde, die schon längst tot waren, noch weiter zu Tode geprügelt in diesem Diskurs. Und ja, einfach total sinnlos, deswegen sprechen wir gar nicht drüber. Aber ich finde es auch irgendwie spannend, dass dann zum Beispiel, es gibt auch so kleine Sachen, die dann auch wieder auf der einen Seite halt eben diese Mysterie quasi, das Mysterium so ein bisschen den Nebel lichten, aber halt auch dann wieder die Leute eigentlich, dass die Leute gut finden müssten, weil es dann das Spiel auch irgendwie leichter macht, in Anführungsstrichen. So, ne? Zum Beispiel verständlicher einfach. Verständlicher. Genau. Und ein Punkt ist zum Beispiel, in den Schmieden, da gibt es in einer, also das war, glaube ich, die, wo ich als erstes reingegangen bin, da gibt es halt am Boden so eine Tafel ganz am Anfang, wo es einfach wirklich heißt, also kein Spieler, keine Spielernachricht, keine SpielerInnen-Nachricht, sondern es heißt einfach, triff sie an ihrem wunden Punkt. So ungefähr. Ja. So paraphrasiert. Ja. Und das hat halt mit diesen Golems zu tun. Und wenn du um die rumlaufst, siehst du ja quasi, dass die hinten so ein Juwel haben. Und wenn du das irgendwie triffst mit der schweren Attacke, dann sind die halt irgendwie sofort gestunt, so, und du kannst halt eine kritische Attacke durchführen. So. Ja, man muss denen den Purpose versohlen. Das finde ich richtig. Mega witzig. Genau. Und das sind halt so solche Kleinigkeiten halt. Oder, keine Ahnung, dass die Charaktere halt, die NPCs, relativ unverklausuliert sprechen. Mhm. So. Im Vergleich zum Hauptspiel finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Ja. Weil die Geschichte so auch immer noch mehr als genug hergibt. Also ich bin jetzt gerade an einem Punkt im Shadowkeep auch, wo ich die Questlines von Freya und von Ansbach weitergesponnen habe. Und da habe ich zum Beispiel auch irgendwie dann, da war dann so eine Enthüllung dabei, wo ich dachte so, oh, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt immer noch genug Intrigue und Mystery in dem Spiel. Mhm. So, ich finde das ein bisschen, ich finde, das tut dem Spiel ein bisschen unrecht, wenn man sagt, ja, das ist alles irgendwie zu einfach. Was ich auch noch wirklich spannend fand, ist, dass du im Hauptspiel hast du tatsächlich, finde ich ja, Charaktere, also klar, generell alle Souls-Spiele immer so ein bisschen moralische Zwiespältigkeit dabei, ne? So. Mhm. Bei allen Charakteren. Aber ich fand, es gab bisher in den meisten Souls-Spielen immer noch Charaktere, die man schon eher als gut bezeichnen würde. So. Ja, den Umständen entsprechend vielleicht. Ja, oder also nicht mal, also ich würde nicht mal sagen, nicht mal den Umständen entsprechend. Zum Beispiel Anri. So, ne? Also Anri, ja, ist ja wirklich 0,0% evil. So. Ist einfach nur eine good person, die ein menschenfressendes Monster in einem Waisenhaus überlebt hat und jetzt an dem rächen möchte. Da gibt's ja nichts evil, also auszulegen. So. Mhm. An diesem Charakter. Und ich fand es spannend, dass in einem DLC eigentlich alle evil sind. Aber wirklich? Ja, also schon. Ich meine, Sir Ansbach ist irgendwie der Drakeblood oder irgendwas Trueblood Knight Anführer gewesen, der quasi irgendwie die Elite-Garde von Moog ist. So. Ja, und? Ja, Moog ist ja offensichtlich super evil, hallo? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Lord nee, du, Blood, ich bin Christina, mir da nicht so sicher. Come on. Also ich finde, da ist durchaus Interpretationsspielraum. Weiß ich nicht. Also ich finde, dass sein Bruder mit diesem Golden Order Fanatismus, die sind beide evil, Faschismus, natürlich, ist vielleicht schlimmer als der so seine Pseudoreligion da starten will und darauf wartet, dass irgendwas passiert. Der hat ja noch nicht mal losgelegt, so. Der hat sich ja nur vorbereitet bisher darauf, dass seine Outer World Queen, whatever, stimmt, kommt. Aber er hat Mikella entführt. Gegen seinen Willen. Ja, aber ich habe die Theorie gelesen, dass das vielleicht kalkuliert war von Mikella. Ah, okay. Dass der vielleicht gesehen hat, dass sein Helic Tree nicht mehr sicher ist. Hm. Weißt du? Verstehe. Spannend. Also, alles ist noch offen. Ich meine, naja, es gibt eine Person im DLC, die finde ich jetzt schon richtig scheiße. Und es gibt eine Person, die findet mich richtig scheiße. Zwei sogar. Ja. Und das macht mich irgendwie fertig. Weil ich weiß nicht, warum die mich so hassen. Und ja, ich habe da so viel von meinen eigenen Interpretationen in meine Figur projiziert, dass ich komplett vergessen habe, dass ich ja einen Tarnisch darstelle, der schon so mit seiner eigenen Geschichte daherkommt, mhm, und auf den Leute deswegen so reagieren. Ich habe es komplett losgelöst von meiner Figur im Kopf. Ja, spannend. Ja, also, okay, also sagen wir so, ich lenke ein, ich mache einen Kompromiss und würde sagen, der Großteil der NPCs ist eher traditionell evil. Freya zum Beispiel ja auch. Freya ist ja auch Mitglied der Elitegarde von Radahn gewesen. Und Radahn ist ja offensichtlich auch nicht so der, also ist ja eigentlich auch, offensichtlich auch eher evil. Auch da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, also das sagt ja, wie heißt dieser Jared, dieser Jaren. Clown, der dann das Festival vor Radahn eröffnet. Der erklärt ja, da gibt es ja eine Cutscene, wenn du dieses Festival eröffnest, und er erklärt dir, Radahn ist verrückt geworden im Prinzip durch diesen Scarlet Rot in seinem Land und durch das, was da alles passiert ist. Und er hat ja eigentlich eine Aufgabe und die hat er ja eigentlich immer erfüllt. Und er ist ja eigentlich so richtig braver Boy gewesen, bis dann dieser Krieg mit seiner Halbschwester, ist es glaube ich, passiert ist. Und ab da ging es halt bergab für ihn, aber ich weiß nicht, ob er was dafür konnte oder halt einfach ein Opfer ist. Ja. Aber vielleicht hat sich Freya dann in dem Moment von ihm gelöst. Und dann, wenn man merkt, dass der eigene Herrscher an Macht verliert, Fahnenflucht zu begehen, das finde ich problematisch in so einer Fantasy-Welt. Das ist opportunistisch. Also ich glaube, der einzige Charakter, der mir begegnet ist, wo ich sage, der, ja, ist irgendwie ein Good Boy, ist Moore, finde ich. Ja, ja. So, aber auch da, naja, wobei, natürlich ist dann auch wieder die Frage, die man sich in jedem Souls-Spiel stellen muss. So. Ich denke vielleicht, alle anderen sind evil, aber eigentlich ist man selber ja evil. Eigentlich ist man ja in jedem Souls-Spiel, ist man eigentlich der Bösewicht. So, würde ich behaupten. Also zumindest so, wenn man die Spiele so spielt, wie Kanon, also wenn man sie nach dem Kanon-Ende spielt. Ja, so. Also das stellt ja dann auch die Frage, vielleicht ist das Spiel so im allerweitesten Sinne eine Allegorie dafür, dass du einfach in einem System, in einer Struktur bist, das so inhärent hierarchisch aufgebaut ist und wo es unfaire Machtstrukturen und Gefälle gibt und du aber bis zu einem gewissen Grad unsicher bist, unwissend, beziehungsweise auf Basis dieses limitierten Wissens, das du hast, versuchst, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, die dann aber scheiße sind. Also, und alle anderen machen es ja genauso. Sprich, jeder versucht, sein Bestes zu geben und man muss erst dieses Gesamtkonstrukt intellektuell durchdringen, bevor man wirklich gute und sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Das oder, ist ein bisschen too much, glaube ich. Oder in dem Spiel geht es einfach nur darum, mit riesengroßen Waffen riesengroße Monster umzubumsen. Ja, vielleicht geht es auch darum. Vielleicht geht es einfach nur darum. Ja. Hast du schon eine brennende Mülltonne erlegt? Eine brennende Mülltonne? Ach so, ja, die, eine bisher, ja. Ja. Also, ja, das ist natürlich so ein bisschen albern. Also das ist ja wirklich ein totaler, bei einem Shooter würde man sagen, Bullet Sponge, so, ne, dieser Gegner. Ich meine, klar, natürlich ist es wie üblich bei solchen Gegnern, sobald sie am Zufall gebracht sind und sobald du eine kritische Attacke drauf machst, auf den entsprechenden neuralgischen Punkt, dass dann irgendwie 2/3 Lebensenergie abgezogen werden. So. Aber ja, es ist sehr viel nerviges auf Torrent rumreiten und springen, während irgendwelche 20 Milliarden Feuerwellen ausgeschossen werden von diesem Gegner. So. Aber man kannst du ja summonen dafür. Ja, stimmt, also, Die sind ja quasi immer in Summon-Gebieten. Und ja. Da kommt dann natürlich auch zum Tragen, dass ja, also die einzige wirkliche Neuerung in diesem Spiel sind ja mehr oder weniger die Buffs durch diese Skadu-Tree-Fragments und die Revered Spirit Ash, wo du ja quasi deine Spirit Ashes buffen kannst und deine Schadensresistenz und deinen Schaden. Und es ist teilweise richtig deutlich tatsächlich. Also ich bin, glaube ich, auf beim Skadu Tree Blessing bin ich auf Stufe 10 jetzt, glaube ich, oder so. Und ich mache, glaube ich, mit meinem Great Katana irgendwie 500 Schaden mehr oder so im Vergleich zum normalen Hauptspiel quasi. Das ist krass, ja. Ja. Das ist halt einmal Moonvale mit 60 in Dex und Intelligence nochmal obendrauf. Ja. Und das ist halt aber, also ich finde es halt ehrlich gesagt smart, so, weil natürlich haben sich auch wieder Leute beschwert, dass selbst die einfachsten Gegner im DLC halt schon bockschwer sind. Und dass man halt gezwungen wird, diese Fragmente zu suchen und einzusetzen. Aber ich finde es eigentlich. Die liegen ja wohl überall rum. Eben. Und ich finde es halt auf der einen Seite halt smart, weil du halt, auch wenn du überlevelt bist, dann trotzdem dafür sorgen, dass du halt A, dass die Spielwelt weiter erkundest, so. Ja. Und B, dass du halt nicht überlevelt sein kannst. So. Weil wenn Wieso du mit, nicht? Naja, wenn du mit deinen Base-Stats da reingehst, so, ne, die du halt vom Endgame aus Elden Ring hast, dann bist du ja im Zweifel, je nach deinem Bild, bist du ja an der jeweiligen Obergrenze für Schaden, den du noch machen kannst. So. Mhm. Und naja, man sieht das ja deutlich, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, das erste Mal selbst gegen diese einfachen Soldaten oder in dem Fall halt vielleicht diese schwarzen Ritter kämpft mit den riesengroßen Schilden und diesen fetten Keulen, so, ne? Die nerven so doll. Die richtig nerven. Und wenn du noch gar keine Fragmente angesammelt hast, dann ist das wirklich super herausfordernd. So, der Kampf gegen die. Weil du einfach, weiß ich nicht, selbst bei schweren Angriffen mit einer zweihändigen Waffe brauchst du halt selbst da irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 7 voll aufgeladene Treffer, damit du die halt platt machen kannst. So. Und auch, wie eben auch, wenn du halt der total durchgespeckte, komplett hochgelevelte Endgame-Charakter bist. Ich finde das eigentlich ganz gut. So. Weil, also, ich weiß nicht, auf der einen Seite gibt es dann Leute, die sagen, ja, Souls-Spiele müssen eine Herausforderung sein. Und dann gehen die Leute in den DLC und sagen, ja, der DLC ist zu schwer. Und ich mir auch so, ja, weiß ich nicht. Naja, ist ja die Frage, ob das die gleichen Menschen sind. Das stimmt. Weil, also, du kannst dich ja jederzeit dafür entscheiden, diese Skeletree-Fragments nicht zu verwenden und auch einfach nicht zu leveln. Das ist eine Option. Also, wenn sich irgendjemand darüber beschwert, dass es zu leicht ist, es gibt auch 1000 Milliarden Challenges, die man machen kann, die man sich selbst auferlegen kann. Richtig. Man ist kein Sklave des Spiels. Stimmt. Oh, weißt du noch, der Typ am Ende vom Dark Souls 3 DLC? Der Sklaven-Dude? Ja, Slave Knight Gale. Ah, der war gut. Ich hoffe, dass der DLC-Boss auf einem ähnlichen Level ist. Bin großer Gale-Fan. Die Feuerritter sehen ein bisschen ähnlich aus, ne, mit ihrer Kapuze und so. Die Fire Knights. Ein bisschen, ja. Ja. Ja. Oh, meinst du, da gibt es eine Verbindung? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch eine Hommage. Kann natürlich auch sein. Möglich. Das weiß man nicht so genau. Ja. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch so schockiert einfach von dem, was ich über die Charaktere erfahren habe bisher. Ja. Oh. Ja, ist auf jeden Fall schon spannend. Auch das dann irgendwie so mit den Hornsand quasi ja nochmal ja. So eine ganz neue Fraktion auftaucht, die man halt vorher so gar nicht kannte, weil ich meine, klar, Mesmer auch neu, aber auch irgendwie im Zusammenhang mit Marika und so, ne, ist ja auch wieder irgendwie ein Sohn. Ja, noch ein Kind mehr oder noch weniger. Noch ein Kind von Marika, genau. Aber diese Hornsand mit ihrer ganz eigenen Siedlung und so, mit ihrer ganz eigenen Hintergrundgeschichte, schon spannend auf jeden Fall, dass da nochmal so was Neues mit reingebracht wurde. Finde ich und, auch. Ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich finde auch bisher die Fashion gut. Es sind ein bisschen viele Ritterrüstungen, finde ich, tatsächlich. Ja, so ein bisschen viele so Mittelalter-Rüstungen irgendwie. Da gibt es halt irgendwie, also angefangen von der Black Knight-Armor, die ich gerade halt trage, dann diese Solitude-Armor, die man ja in der ersten Katakombe mehr oder weniger findet, wenn man seine Gegner erledigt. Die ist so krass, die gibt dir so heftige Poise-Werte, ey. Ja, die ist richtig gut, das stimmt, aber da trage ich quasi nur die Stulpen und die Beine von. Dann gibt es natürlich die ganz normale Mesmer Soldier Armor Rüstung, was ja auch wieder so eine Kettenrüstung ist mit Umhang. Also da fehlt noch so ein bisschen die Varianz, finde ich ehrlich gesagt. Obwohl die einzelnen Rüstungen selber an sich schon gute Fashion sind. Aber es könnte so ein bisschen mehr Varianz geben. Hast du dir die Rüstung von dem einen Boss geholt, bei dem du die ganze Zeit gestorben bist, wieso ich die ganzen Rune-Axe verloren habe? Ja, ich habe sie gesehen, aber noch nicht geholt. Aber das finde ich auch gut auf jeden Fall mit so dieser Schärpe, mit so ein bisschen Flow mit reinbringen. Die sieht aus wie die von, ist es die von Loretta? Die ich relativ lange getragen habe, so silber mit diesem blauen Cape. Ja, finde ich auch Geht besser so als die von Richtung. Loretta. Ja. Ich fand Loretta, das war so ein bisschen, da waren so die Beine waren so ein bisschen mir zu sehr ausgestellt. So. Ja, das hatte so Disney-Mom-Vibes. Genau, und ja. Nichts gegen Disney-Moms. Nichts gegen Disney-Moms, ja, natürlich. Aber ich glaube, ich bleibe bei meiner Black Knight-Armor. Das finde ich ganz gut, so ein langer Waffenrock. Das sagt mir auf jeden Fall gut zu. Ich bin zurückgegangen zur Beast Armor ist es, glaube ich, aus dem Main Game. Aha, ja. Weil die so schön silber und shiny ist. Und ich habe den Umhang wieder dran gemacht, der auch blau ist. Das gefällt mir sehr. Und manchmal, wenn ich merke, das ist mir nicht genug Damage Negation, dann gehe ich auf diese Solitude Armor und mache so ein bisschen einen auf. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer wie ein Söldner, wenn ich gesummoned werde. Und dann bin ich so in komplett schwarz gekleidet. Bisschen wie ein Verbrecher fühle ich mich dann. Aber auf eine gute Art und Weise. Nur die ist halt sehr schwer. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das stimmt. Ich hatte neuen Gedanken vorhin beim Essen zubereiten. Ich glaube, ich muss mich von meinem Schild trennen. Ich glaube, ich muss lernen, mich nicht so sehr auf mein Schild zu verlassen. Oh, dann auf Ausweichen? Ich glaube, ich kann richtig gut ausweichen, ehrlich gesagt. Oh. Aber ich mache auch gern diesen Guard-Counter. Und es gibt schon so ein paar Momente, wo ich mich extrem doll auf mein Schild verlasse und das einfach einstecke und auf ein Opening warte, so aus Faulheit raus fast schon. Dass ich einfach, was ist das dann, LB drücke und darauf warte, bis der sich ausgetobt hat und dann hau ich rein. Ja. Aber vielleicht muss ich einfach lernen, richtig zu spielen. Christina, es gibt kein richtig oder falsch spielen. Das denke ich auch. Also ich habe auch richtig räudig mehrere von diesen Ulcerated Tree Spirits, heißt die, glaube ich, die so nervig sich durch die Gegend winden so schnell, habe ich richtig räudig aus der Ferne mit einem Bogen erschossen. Sehr gut. Aber auch mit einem richtig billow einzelnen Bogen, nicht mal so ein Great Bow. Mhm. Und es hat ewig gedauert. Aber ich habe es geschafft. Ja. Und ich finde, wenn das Spiel, ich habe eine sehr deutliche Meinung zu Cheesen, wenn das Spiel dir diese Möglichkeit gibt, dann ist es kein Cheesen. Es ist viel zu einfach, in Elden Ring zu cheesen, als dass das nicht geplant gewesen wäre. Ja, vor allem ist das auch viel zu, also mittlerweile hat das Team ja viel zu viel Erfahrung mit diesen Spielen und mit diesen Exploits, als dass sie jetzt sagen würden, also das könnten sie ja vermutlich durchaus unterbinden. So. Ja. Und deswegen, ja. Auch das ist quasi eine weitere Möglichkeit, um das Spiel zugänglicher zu machen. Genau. Also ich finde, es hat aber auch immer was Kreatives. Also Bogen ist natürlich offensichtlich, aber als ich das zum ersten Mal gespielt habe, Elden Ring, habe ich da einfach mal so spaßeshalber eine Scarlet Rod Armbrust mir eingepackt. Oder ich experimentiere viel mit Gift. So. Und wie man dann diese Gegner möglichst schnell cheesen kann und sowas und was halt effektiv ist. Und dann musst du erstmal einen Ort finden, wo du sicher bist und so. Da kann man schon kreativ werden, würde ich behaupten. Ich finde, das macht Spaß. Definitiv. Und ich würde sagen, weil es so viel Spaß macht, Christina, müssen wir. Wir müssen. So. Wir müssen wieder zurück in die Shadowlands. Wie Serena Vanderwoodson. I'm sorry, I gotta go. Ja, so, ganz genau. Und deswegen war es das für Folge 147 von Lost Levels. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt den Podcast gerne mit euren Freund und oder Feindinnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify gerne Bewertungen da. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de. Auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wenn du nicht deinen Elden Ring Build optimierst, wo bist du dann zu finden? Im Netz. Im Netz unter @chrissykills an diversesten Stellen oder zum Beispiel über meinen Newsletter bin ich erreichbar. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen neuen Bonusinhalt gemacht. Ich habe 5 Unterstützer. Danke an dieser Stelle. Und die können halt so weirde Spiele, so eine Kuration lesen. Und für alle anderen habe ich eine neue Ausgabe gemacht letzten Monat im Juni. Ich habe eine Analogie gefunden, wie Scarlet Rod und andere Elden Ring Statuseffekte quasi meine Nerven darstellen. Okay. Spannend. Wer das lesen möchte, natürlich, der Link ist wie immer in den Shownotes zu finden. Mich findet ihr im Internet unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R, Bird wie der Vogel. Vielen Dank, wie immer, an Pete Lektro für Intro und Outro dieses Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter mitvorteil. Das ist Pete's Pen and Paper Rollenspiel Kanal. Das ist alle Leute, die sich für Pen and Paper, Tabletop interessieren, Worldbuilding etc. gerne mal vorbeischauen. Auch hier, wie immer, der Link in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.